Meine Riesen in den Bergen, die Rune Mann und die Rune Ür. Wenn das Licht der schwarzen Sonne verschwunden ist, flüchtet der Vira in die Mutterhöhle, auf die Wiederkehr wartend, auf die Wiedergeburt, die Wiedererstehung der alten Sonne. Friedrich Barbarossa geht in die Höhle des Kyffhäuserberges und Hitler in irgendeine Höhle des Tibet, der Anden oder in das Eis der Antarktis. Sie fallen in Schlaf, in einen Traum, in einen Winterschlaf, bewacht von den Raben Wotans, in Erwartung der Wiederkehr des Lichtes der schwarzen Sonne, der Öffnung des Fensters der Höhle, die es gestatten wird, das magische neue Wort, die neue Rune auszusprechen, die den Kreis der Kreise der ewigen Wiederkehr des Kalenderjahres von Brahma durchbrechen wird. Und das Wort wird die Rune Hag-Al sein, gebildet durch die Vereinigung der Rune Mann des Lebens und der Rune Ür des Todes. Der vollkommene Mensch, der Wiedergeborene, der zweimal Geborene, der Arya. Diese Rune besitzt bereits die Form des sechseckigen Sternes, den die Juden geraubt haben. In Wirklichkeit ist es der Morgenstern, der auch der Abendstern ist, Jeprun und Ojehul, der Doppelstern Luzifers, Irmins, Wotans, Quetzalcoatls, der Einweihungsstern der Krieger, Wächter der Morgenröte, Wanderer der Dämmerung, derjenigen, die in Richtung Hyperborea gehen zur Wiederkehr der schwarzen Sonne, zur Wiederbegegnung mit dem in den Wassern der eigenen Seele versunkenen Kontinent. Und wenn dies geschieht, wenn der Mensch wiedergeboren wird, nimmt er die Hag-Al-Rune und lässt sie mit dem polarisierenden Licht nach links in Richtung Hyperborea des Nordpols, der der Südpol ist, kreisen und verwandelt sie in das Hakenkreuz des esoterischen Hitlerismus. Die schwarze Sonne weicht zurück zum Ursprung, zum grünen Strahl, die schwarze Sonne der polaren Mitternacht. Dies alles ist keine Einbildung des Menschlichen. Sie können diese Dinge nicht erfinden. Jene große chilenische Dichter Oma Caceres sagte: Nicht ein Gedanken, o ihr Dichter. Die Gedichte sind vorhanden, sie erwarten uns. Die hyperboreischen Gedichte. Wenn alle diese Dinge eines jemand Einbildung sind, so ist es eine kosmische Einbildung, schrieb Otto Rahn. Der hyperboreische Archetypus ist eine außerkosmische Poesie, die von den Helden beider Geschlechter auf dieser Erde geschrieben wird, die ihm ihr Leben opfern wie ein unbeschriebenes Blatt, damit er seine erlösenden, unsterblichen Verse darauf schreibt. Ich habe die Behauptung, dass Hitler lebt, nicht erfunden, dass er nicht im Bunker gestorben ist, dass er im Unterseeboot in die Oasen, die es im Eis der Antarktis gibt, abgereist ist. Das haben andere gesagt, seine eigenen Feinde. Und es ist logisch, dass es so sei, weil es einer ewigen Wahrheit zugehört, einer Minne, einer Sehnsucht, die sich wiederholt und von weit her jenseits des Universums kommt. Wie wir sahen, Friedrich Barbarossa, König Arthur, alle arischen Führer sind gestorben und nicht tot. Sie schlafen nur in einem Berg, in einer Höhle, im Eise, auf einer Insel, einer Oase im Eis, ein Ort der Wärme inmitten der Kälte, feuriges Eis, gefrorenes Feuer. Oase oder Höhle, es ist dasselbe. Die innere, hohle Erde, die verzauberten Städte des Himalaya oder der Anden. Mein Meister hat Hitler im Inneren der Erde gesehen, in einer dunklen Welt, in Erwartung vielleicht der Wiederkehr des Lichtes der schwarzen Sonne, eines neuen Tagesanbruches. Es ist der hyperboreische Mythos, der durch sich selbst und für sich selbst arbeitet. Die klarste Sicherheit eines neuen Sieges, die Wiederkehr von Kalki auf einem weißen Pferd. Ebenso wenig haben wir das Symbol der innenliegenden Scheiben, der UFOs, der Vimanas erfunden. Es ist einfach da, hat sich selbst geschrieben im militärischen Taschenlexikon des heutigen demokratischen und antihitleristischen Deutschland. Das UFO, das Vimana der Hag-Al-Rune, ist das Hakenkreuz, das in Richtung des Morgensterns kreist. Der Doppelstern des esoterischen Hitlerismus, der Stern Wotans, der Stern der hyperboreischen Einweihung. Er ist der Träger, mit welchem der Führer wiederkehren wird, wenn seine Zeit gekommen ist. Der Tempel unseres Ordens befand sich auch im Inneren eines Berges. Dort, in Zellen, von einem anderen Licht beleuchtet, befanden sich die Brahmanen in Dauerkonzentration. Die Männer des Ordens gelangten dorthin im Astral von allen Teilen der Welt. Sie wurden einberufen, um in den Kampf einzutreten, um Aufträge auszuführen oder schwierige Aufgaben zu erfüllen. Es war sehr mühselig, zu diesem Berg zu gelangen. Es mussten Täler und dunkle Wälder durchschritten werden, die von feindlichen Stämmen und Naturwesen bewohnt waren, gegen welche Kämpfe bis auf den Tod ausgefochten wurden. Einmal im Jahr gab es eine Versammlung. Die Brahmanen unterwarfen die Eingeweihten des Ordens strengen Prüfungen, ähnlich den ritterlichen Wettkämpfen. Man trat auch gemeinsam an, um Kämpfe auf anderen Ebenen auszutragen, auf entfernten Sternen oder in der astralen Atmosphäre der Erde, in der Psychosphäre. Ich denke, dass derjenige, der mir das Gefäß mit dem geläuterten Wasser hingestellt hatte, um das Feuer meiner Schwingungen zu löschen, ein Brahmane gewesen sein muss, der unsichtbar meine Arbeit und den Fortschritt der esoterischen Übungen überwachte. Der Meister glaubte, dass der Tempel sich in einer großen Höhle befindet, die es im Berge Kailas gab, im Trans-Himalaya. Darum ging ich nach Indien, um mich auf die Suche nach dem Sitz dieses Ordens zu machen. Möglich, dass der Führer dort auch angekommen ist, vor oder nach seinem Aufenthalt in der Antarktis. Von dieser Suche habe ich in »Die Schlange im Paradies« gesprochen. Genau wie in »Wer ruft im Eis« habe ich wenig mitgeteilt, habe kaum etwas gesagt. Es war mir nicht möglich, zum Kailas zu gelangen, denn jene Gegend wurde zu der Zeit schon vom kommunistischen China kontrolliert. Ich habe es jedoch versucht und erreicht, von der chinesischen Regierung eingeladen zu werden. Der Botschafter jenes Landes, Pan Zhu Li, stattete mir ganz offiziell einen Besuch ab, um zu erkunden, was ich auf meiner Reise zu besichtigen wünsche. Ich sagte ihm, Tibet und den Berg Kailas. Darauf erhielt ich keine Antwort. Deswegen habe ich meinen Besuch niemals verwirklicht.